Sonderbarer Rechtsfall in England, eine Anekdote von Heinrich von Gleist. Man weiß, dass in England jeder Beklagte 12 Geschworene von seinem Stande zu Richtern hat, deren Ausspruch einstimmig sein muss und die, damit die Entscheidung sich nicht zu sehr in die Länge verziehe, ohne Essen und Trinken so lange eingeschlossen bleiben, bis sie eines Sinnes sind. Zwei Gentlemen, die einige Meilen von London lebten, hatten in Gegenwart von Zeugen einen sehr lebhaften Streit miteinander. Der eine drohte dem andern und er setzte hinzu, dass, ehe 24 Stunden vergingen, ihm sein Betragen reuen solle. Gegen Abend wurde dieser Edelmann erschossen gefunden. Der Verdacht fiel natürlich auf den, der die Drohungen gegen ihn ausgestoßen hatte. Man brachte ihn zu gefänglicher Haft, das Gericht wurde gehalten, es fanden sich noch mehrere Beweise und 11 Beisitzer verdammten ihn zum Tode. Allein der 12. bestand hartnäckig darauf, nicht einzuwilligen, weil er ihn für unschuldig hielte. Seine Kollegen baten ihn, Gründe anzuführen, warum er dies glaubte. Allein er ließ sich nicht darauf ein und beharrte bei seiner Meinung. Es war schon spät in der Nacht und der Hunger plagte die Richter heftig. Einer stand endlich auf und meinte, dass es besser sei, einen Schuldigen loszusprechen, als 11 Unschuldige verhungern zu lassen. Man fertigte also die Begnadigung aus, führte aber auch zugleich die Umstände an, die das Gericht dazu gezwungen hätten. Das ganze Publikum war wieder den einzigen Starrkopf. Die Sache kam sogar vor den König, der ihn zu sprechen verlangte. Der Edelmann erschien, und nachdem er sich vom Könige das Wort hatte geben lassen, dass seine Aufrichtigkeit nicht von nachteiligen Folgen für ihn sein sollte, so erzählte er dem Monarchen, dass, als er im Dunkeln von der Jagd gekommen und sein Gewehr losgeschossen, es unglücklicherweise diesen Edelmann, der hinter einem Busche gestanden, getötet habe. Da ich, fuhr er fort, weder Zeugen meiner Tat noch meiner Unschuld hatte, so beschloss ich, Stillschweigen zu beobachten. Aber als ich hörte, dass man einen Unschuldigen anklagte, so wandte ich alles an, um einer von den Geschworenen zu werden, fest entschlossen, eher zu verhungern, als den Beklagten umkommen zu lassen. Der König hielt sein Wort und der Edelmann bekam seine Begnadigung.